Herzlich willkommen beim Knackpunkt, dem Podcast mit zwei Enden und ohne Punkt. Heute mit keinem bestimmten Thema zur ersten Folge. Woo! Dabei Christian und Sven als Hosts und der liebe Marek als Redaktion im Hintergrund. Viel Spaß beim Reinhören. So. Was geht ab? Hallo und willkommen zum Knackpunkt. Heute mit Sven, dem Rentier, Chris, dem Toast und dem Delfin. Heute stiller sein möchte. Den du heute nicht möchtest. Willkommen zu dem Ablöseprojekt von allen anderen Projekten, die jemals in irgendeiner Form in dieser Form gestartet wurden. Mit heute leider nur zwei Gästen. Der Rest wird sich eventuell in entsprechenden Episoden dazu gesellen, wenn entsprechende Themen angesagt sind. Heute muss man leider mit uns beiden vorlieb nehmen. Grüße erstmal an alle, wir sind da. Ja, irgendwann kommt ihr hier zu, aber erstmal nein. So, also Sven, was trinkst du denn heute? Ich trinke heute Krombacher Pilz, die Perle der Natur. So das ganz typischste Gebräu des Ruhrpotts. Pilz. Das ist das Hammer-Ekelhafteste, was ich eigentlich kenne an Bier, aber... Ich glaube, ich öffne heute eins meiner Weihnachtsgeschenke. Ich habe hier die Wahl. Entweder The Braille Brown Ale Braufaktum. Stimmt. Oder Colonia, obergäriges Bitterbier. Auch vom Braufaktum. Stimmt, das hast du von uns bekommen, ne? So, was soll ich nehmen? Was war das? Warte mal, du hattest doch ein Ale und was war das? Das eine war dieses Ale und das andere ist Colonia. Nee, dann trink erstmal das Ale. Das Braille, das Brown Ale. Ja, mach das mal auf. Das ist ein schlechter Name. Soll Aromen von Orangenschale, rotem Pfeffer und Haselnuss haben. Also ich kann echt nicht verstehen, was Leute haben, dass sie so einen Kram dort reinpfeifen müssen. Wenigstens besser als Kräuter im Schnaps. Ja, das stimmt allerdings. Weihnachtspodcast wird wohl, wie soll ich das sagen, wird als Pilotfolge hochgeladen. Also wir haben da lange Zeit gehört überlegt, haben, wie wir uns abgeschossen haben. Das wird ja nicht so sehr hier vorkommen, aber nee, richtig. Ein bisschen angeheitert ist auch nett. Nee, richtig. Die Sache ist nur, wie gesagt, das war halt so ein völliges Außenprojekt, damals noch unter dem Deckmantel Visea. Allerdings habe ich mich ja zum Jahreswechsel dazu entschlossen, das Projekt einfach mal komplett dicht zu machen. Weil wegen Gründen. Aber Ersatzprojekt, das hier, hatten wir generell schon länger vor unter diesem Deckmantel. Da der allerdings wegfällt, haben wir das jetzt als Primärprogramm laufen. Wie häufig, ist noch nicht geklärt. Wir sind erstmal froh, dass Name und erster Podcast stehen. Und zur Pilotfolge gesagt, wird zusätzlich hochgeladen. Wir werden es allerdings, ich weiß nicht, worüber hosten wir das jetzt? Über Google Drive? Ja, über Google Drive. Und dann müssen wir ja noch eine Blogseite oder sowas machen, um das etwas ansprechender zu haben. Dass es allerdings, sage ich mal, zur Veröffentlichung dieses Podcasts schon geben wird. Entsprechende Daten findet man dann wohl in einem entsprechenden Textdokument, das mit in diesem Ordner sein wird. Auf der Seite entsprechende Verlinkungen und spread the word, people. Wir sind da. Hier. Ein Podcast mit keinem festen Thema. Das Thema so, bestimmt. Also dann ein Toast auf euch. Prost. Okay, man schmeckt die Ananasspuren. Warte, nee, Orangen. Haselnuss komme ich nicht so raus. Etwas von Zitrusfrucht kommt raus. Und ich weiß nicht, warum das Also es ist eine interessante Erfahrung für jemanden, der normalerweise bloß Produkte des deutschen Reinheitsgebotes gewohnt ist. Ist das so eklig? Nee, es ist eher... Weil ich weiß, wenn du normales deutsches Bier, da hast du ja bloß Hopfenmalz, mehr darf da nicht sein, außer Wasser. Dann hast du vielleicht die paar englischen Produkte, aber da schmeckt zum Beispiel King Caddy mehr, als ob die Sachen weggelassen haben, anstelle, dass sie mehr dazugepackt haben, irgendwie seltsam. Und ja, das hier ist jetzt. Ich verstehe den Hype da irgendwie auch nicht so drum, ehrlich gesagt. Es schmeckt halt nicht viel anders. Da kann man mich jetzt für schlagen treten. Es schmeckt gut, das wollte ich nicht damit sagen. Die Sache ist nur, es schmeckt halt nicht viel anders. Aber Das ist, glaube ich, genauso wie Wein. Schmeckt eh alles gleich, aber die Leute, nein, das sind hier die Rosen und Abgang im Walnuss oder so. Ja, vielleicht ist mein Geschmack ja noch einfach nur durch jahrelangen Konsum von Fertigprodukten einfach nur schon so zerstört worden, dass das einfach schon keinen weiteren Sinn macht, sich da irgendwie noch anzustrengen, einen besonderen Geschmackssinn zu entwickeln, weil einfach keine Substanz mehr da ist, auf die das aufbauen kann. Ja, vielleicht hättest du nicht deine komplette Jugend bloß Klebstoff schnüffeln sollen. Irgendwann geht dann der olfaktorische Sinn weg. Ohne Scheiß, das hörst du sonst immer, aber ich kenne keinen, wirklich keinen, der irgendwie Klebstoff gegessen oder geschnüffelt hat. Weder im Kindergarten noch im Kleinkindalter noch sonst irgendwo. Also von dem das bekannt wäre. Also ich sagen auch so. Nicht unbedingt. Deswegen, wahrscheinlich ist es einfach bloß der Punkt, weil, okay, Kindergarten, ich habe wahrscheinlich nicht mitbekommen, ob er das gemacht hat. Aber sonst im Alter, wir sind direkt neben Holland. Wenn einer wirklich high werden will oder sonst was, er hat andere Wege. Er muss nicht verdammt nochmal sich Klebstoff schnüffeln. Ist so, Neo Gladbach rules the world. Ja. Untertitel. So, wer darf, aber kommen wir mal zu ordentlichen Themen. Wer darf denn das erste Thema ansagen? Du? Mach du ruhig. Alter vor Schönheit. Okay, ich hatte letztens in den Neuigkeiten was Interessantes gehört, hatte mir mein Handy angeboten als News und dann dachte ich, oh, das ist eigentlich was echt Interessantes. Es gibt nämlich eine neue Verhütungsart für den Mann. Hast du das mitbekommen? What? Okay, warte. Eine neue Verhütungsart für den Mann, die entwickelt wurde von einem Berliner Handwerker. Die hat er patentiert. Jetzt machst du mich neugierig, ja. Hau mal raus. Ja, also die Geschichte geht irgendwie so, er hat irgendwann mal nach der Arbeit eine Dokumentation gesehen über die menschliche Fortpflanzung und hat sich gedacht, ja, das kann ich besser. Und hat dann jahrelang gearbeitet an einer Lösung und seine Idee war es, hey, Vasektomie und den Scheiß mit Schnippschnapp, warum machen wir da nicht einfach ein Ventil rein? Bah. Und so hat er entwickelt, für den Hoden soll irgendwie in einer halbstündigen Operation sein, Schnippschnipp, rein damit, Ventile und dann irgendwie noch einen größeren Schalter eingebaut, soll nicht viel beeinträchtigen, aber dann hast du die Option, ob du fruchtbar sein möchtest oder nicht. Das ist doch voll sinnlos. Wieso? Ja, so, wer macht. Ach Gott. Deutsches Patent ab. Lass ich glaube, wenn du eh unter dein Messer dich legen möchtest, dann fände ich, wäre es kein so großes Problem, ob du das nicht vielleicht doch rückgängig machbar machen möchtest. Und eine Sache, die du vielleicht nicht weißt, weil Vasektomie ist ja diese Samenleiter durchschneiden. Einfach. Ja, richtig. Ich kenne das nicht. Das klappt bei mir nicht immer. Ja, richtig. Deswegen. Das geht ja auch häufig schief. Und ich denke, wenn das jetzt vielleicht sogar besser passt, wenn du halt einfach bloß die Dinger stattdessen abklemmst mit einer Ventil oder so, ja, dann wäre es doch sogar super. Ich stell mir das gerade so vor, so, weißt du, stehst du so im Badezimmer oder so, bleibst du erstmal so 5 oder 6 Minuten, bleibst du erstmal so stehen. Alle wundern sich, warum das Bad blockiert ist und dann einfach so, ja, ich muss mal ein bisschen Milch ablassen. Einen Moment bitte. und dann das Ventil geht auf, die Hoden platzen. Ja, what the fuck einfach. Nee, aber ich denke bloß das Problem, das war irgendwie gezeigt von der Zeichnung mit so einem Kippschalter und ich muss mir vorstellen, ja geil, ist am rumfickeln, fickeln hörst so ein Klicken aus deinem Hodenbereich und hat, oh scheiße. Ich laufe aus. Moment. Hol das Laken. Ich meine, ich fand das blitzig, weil die Sache ist, wenn das irgendwie durchkommt und Leute anfangen zu machen, und wir müssen ehrlich sein, Leute haben schon dümmere Scheiße sich in die Körper einbauen lassen. Ja, das stimmt allerdings. Wenn das vorkommt, dann hast du andere Anwendungsbereiche, weil zum Beispiel du könntest im Tierbereich, stell dir vor, du hast irgendwie einen Rüden oder sonst was und willst den, zwar, dass er nicht dauernd schwängert und dich Geld kostet, aber du möchtest vielleicht irgendwann den züchten oder so. Hey, du hast eine Option. Das Problem ist bloß, dass du dann irgendwann den an den Klöten rumfummeln musst, um den Schalter umzulegen. Ja, du nicht. Und hoffen, dass er nicht beißt. Oder das beim Eierlecken selber macht, aus Versehen. Und ich bin da sowieso mehr der Katzenfreund, ne? Also mir ist das ja, egal, aber. Oder stell dir vor, die machen das dann, dass du über Wi-Fi das selber einstellen kannst und dann gibt's Hacker, die das machen und dann. Ah, boah, das ist ja. Cyberterrorismus, der zu einer Geburtenwelle führt. Cyberterrorismus, jetzt geht's los, ey. Ja, also, ich meine, ich bin tendenziell eigentlich dafür, weil das ist der erste Schritt, der richtig gut in Richtung wir vercybern uns geht. Bald haben wir dann bloß digitale Kameras in den Augen und alles. Fuck yeah. Ja, ich meine, weißt du, das ist sogar eine fast perfekte, wirklich perfekte Überleitung zu Thema Nummer 2. Wir hatten da ja mal privat, ich weiß nicht, vor 2 Tagen oder so drüber gesprochen, so von wegen die einzige Chance für Oculus Rift und PlayStation VR-Brillen und so weiter, Pornoindustrie. Und was ist offizielles Statement der US-amerikanischen Pornoindustrie? Sie haben ein Höchstmaß an Interesse an diesem Produkt und wollen es pushen. Oh, oh, oh. Es gibt schon, warte mal, was war das? Es gibt schon lange, also es gab natürlich schon lange vor Verkaufsstart entsprechende Produkte, auch schon frühere, so Prototypen. Ja, Prototypen, die aber mehr dann in die 3D-Technik dann übergewandert sind. Ich habe irgendwas mitbekommen, dass sie irgend so ein scheiß Brett hatten, wo du dann Vögel dich auch noch versuchst. What? Oder nee, es gab irgendwie ein schlechtes Ding, das war dann für so Anime-Geeks oder so gedacht. Was, stell dir vor, deine Waifu holt dir einen runter. Mhm. Und dafür hast du ein entsprechendes Gerät, was an deinem Penis rumpumpt. Das richtig Traurige ist, du hast die Virtual Reality, diese Möglichkeit, alles, was du möchtest, darzustellen. Ja. Und du brauchst es bloß für einen Handjob und nicht mehr. Ja, das ist wirklich ein bisschen traurig. Aber, wie gesagt, feste Zusage, es gibt Prognosen, so, oh Gott, man merkt schon, das Bier, das wirkt schon. Nein, es gibt Prognosen von wirklichen Wirtschaftsweisen, aber sagen wir mal von Menschen, die halt wirklich Ahnung von diesem technischen Zweig haben, die sagen, dass sich allein von, wenn sie jetzt einsteigen würden, dass es bis Ende 2017 zu einem Verkaufsboost von ca. 200% kommen könnte. Und also wenn du die Geschichte betrachtest, ist das kein Wunder. Nee, richtig. Weil es gibt bloß 2 Sachen, die wirklich Technologie weitertreiben. Und das eine sind Pornos, das andere ist Militär. Und ich meine, VHS hat gewonnen wegen den Pornos. 3D-Pornos gibt es auch schon längst. Ja, richtig. Das kein war ja, Wunder, dass es Virtual Reality. Das war ja die erste Entwicklung, wo dann so die ersten wo es ja die ersten hier, ne? Ja, die ersten Anzeichen, wollte ich schon sagen. Nein, wo es halt die ersten Bewegungen dahin gab, aber das ist dann ja, wie gesagt, mehr erstmal in die 3D-Technik abgedriftet. Ja, aber irgendwie ist das traurig, wenn man sich anguckt. Wir haben all diese Technologien und wir Menschen nutzen die bloß, um Pornos zu gucken und an. Wir haben das Internet, das größte und beste Ding überhaupt, seitdem wir gelernt haben, wie man schreibt. Und ja, bloß für Pornos. Aber so muss das. So muss das. Ganz hey, in dem Zusammenhang übrigens noch, noch kurz angeschnitten. Mhm. Die Oculus Rift versucht jetzt ja eigene Spiele in Auftrag zu geben und die dann zusätzlich zu verkaufen. Ich hoffe, die werden was besser tun als die Ouya-Spiele, die Leute versucht haben. Oh ja. Apropos Ouya, ich weiß nicht, also wir haben gerade wohl, ich sag mal, unseren Aufnahmeleiter im Hintergrund sitzen. Hat einer von euch eigentlich schon mal irgendwas von der Ouya gehört seit, ich weiß nicht, 2014 oder so, wann auch immer die rauskam? Ich hab bloß mitbekommen, das wurde von den Chinesen gekauft. Das wurde von Chinesen gekauft? Meine ich, also, oder so. Also es war, oder ich, scheiße, oder nee, ich weiß nicht, es war von irgendeinem, Scheiß wurde es aufgekauft, weil der Grund war, die hatten einen Satz Spiele, die Android-kompatibel waren und die damit rechtlich dafür waren. Und bloß für diese Spiele-Library wurden die von einem anderen Konzern gekauft. Oder halt einem Land, krass. Ich weiß nicht. Okay, also sie ist grob gesagt tot und wurde von irgendjemandem aufgekauft. Also aber es ist ja eh bloß ein generisches Device, was Android laufen lässt und einen Controller dazu hat. Ich habe sowieso ehrlich gesagt nie wirklich große Hoffnung dafür gesehen, nachdem dann irgendwie bekannt wurde, dass da wirklich nur so Spiele, Spiele halt produziert werden könnten, die theoretisch auf jedem Handy, auf jedem Smartphone in absehbarer Zeit auch spielbar sein könnten oder jetzt mittlerweile auch sind, was so, wie soll ich das sagen, so Grafikaufwand und Prozessorleistung angeht. Ich glaube, die Sache war, die haben ihre Nische gesehen, sobald die Wii kam. Und haben sich gedacht, hey, wir brauchen nicht mehr unglaubliche Grafiken oder so zu haben. Wir können auch auf andere Weise mit anderen Spielen was schaffen. Aber dann ist die Zeit weitergelaufen und die nicht. Ja, ich greif das Argument mal gerade auf. Smartphones entwickeln sich zu schnell. Ja, das stimmt wohl. Wenn ich schon alleine daran denke, Ich weiß nicht, also ich bin ja wirklich noch Generation, was das angeht, so Snake. Ich war zwar nicht in der Hochzeit, sag ich mal, dabei, so wenn dann als Handys so immer kleiner wurden und immer massentauglicher wurden. Ich bin ja eher so, ich sag mal, als ich in das Alter kam, ein Handy vernünftig benutzen zu können oder so, gab's ja schon, ich weiß nicht, da war das schon das Ende von. Ach, die schwarz-weiß Bildschirm. Die waren das Gute, Mann. Weil da hattest du noch, du konntest die Firmware irgendwie mit einer bestimmten Nummer eintippen, knacken, dass es vergisst, ja, SMS zu zählen. Das stimmt wohl, Leute. Heute kannst du ja vergessen, wenn ich mir schon teilweise so, Entschuldigung, aufstoßen, Internetanleitungen angucke, zum Routen deines Handys, dann denke ich mir so, okay, kann ich das auch irgendwo im Internet kriegen? Oder ist das jetzt nur Handy, Smartphone only? Ja, das ist die Sache. Routen habe ich so richtig Angst vor. Da möchte ich irgendwie keine Scheiße bauen. Das Höchste, was ich gehe, ist in Entwickleroptionen rein. Aber das ist ja irgendwie bloß Optionen 6-mal tippen und dann war's das. 6-mal tippen? Ja, also du musst irgendwie auf die Details oder so 6-mal hintereinander klicken und dann öffnet sich erst die Entwickleroption für ein Android-Handy. Ja, das brauchst du, damit du bestimmte USB-Sachen, die mit Treibern oder so dort gehen, ein bisschen was machst. Aber weiter traue ich mich auch nicht dort rein in das Umfeld. Es ist auch echt so ähnlich wie halt, ich sag mal, bei allem, was du hackst. Es ist halt immer, was heißt hackst, also was du versuchst, wie der entsprechende Entwickler zu bearbeiten, obwohl es nicht so gedacht war. Du brauchst zunächst einmal das Know-how dafür, du brauchst dann in irgendeiner Form, also was heißt Know-how, also du brauchst zumindest jemanden, der das Know-how hatte und es für dich so erklären kann, dass du es nachmachen kannst. Aber selbst wenn nicht, hast du eine gute Chance, da zu verkacken, weil PSP bin ich froh, dass das mittlerweile ziemlich gut geklärt ist, wie sonst was geht, wenn jemand dort schön alle Konsolentitel oder so machen will. Aber Handy ist bei mir das Problem, das ist was bei mir, weil ich habe einen Vertrag, es hängt mit meinem Vertrag zusammen, mit meinem Konto und dergleichen. Da möchte ich nicht, dass irgendwie aus Versehen, weil ich eine Lücke gelassen habe durch Kram oder so, oder weil ich Sachen gemacht habe, wo ich dachte, ich weiß was von, dann doch nachher was aufgetaucht ist, dass, in dem Code hat der Produzent, sobald genug Leute das gemacht haben, was versteckt. Deswegen, das ist das eine Gerät, an dem ich wirklich Angst hätte. Mit anderen kann man mal probieren, wenn es vielleicht ein oder zwei Jahre alt ist und man nicht mehr viel davon hat. Ja, das ist richtig. Ich bin sowieso gerade, wo war das denn jetzt? Weihnachten? Ich ganz ehrlich, auch so zur Preisentwicklung. Es ist einfach früher, wie viel hat ein Handy denn früher gekostet? Wie viel hat denn einfach ein Handy früher gekostet? So, wenn man es neu gekauft hat, so im Verhältnis zu heute. Früher hat man das, glaube ich, gar nicht so gekauft. Es war immer bloß mit einem Vertrag zu. Echt? Ja, okay, richtig, Prepaid oder so hast du sehr, sehr selten und dann waren es einfach nur sehr schlechte Handys. Ja, aber für den 100-Euro-Punkt gab es immer was. Aber selbst die. Also, ja, okay. Also, ja, also wie gesagt, Handys, so lang Handys sind ja wirklich nicht dasselbe jetzt wie Smartphones heute, natürlich. Aber du musst es ja einfach so sehen, damals gab es ja so halt auch nichts anderes. Mister, ich schreibe aus dem Hintergrund. Es kann anrufen, es kann Nachrichten, wozu sonst schicken. Das reichte für die Handys eigentlich. Ja, trotzdem, wie viel hast du, aber jetzt mal, das würde mich mal wirklich gerade interessieren, wie viel hast du wirklich früher für ein Handy gezahlt? Für, ich sag mal, 3310. Jetzt nicht unbedingt, wenn es jetzt so komplett jetzt neu rauskam, sondern ich sag mal, wenn es sich so halbwegs eingependelt hat. So nach einer. Ja, keine Ahnung, Redaktion checkt das zusammen mit, aber auch den Preisen in, wie heißt das nochmal, dass Geld immer weniger wert wird, mit Inflation. Das ist ewig halt eine Nokia-Gerät. Also wie sag mal, da 3310 war das? Ja, das war, ich glaube, das erste, was wirklich mit den austauschbaren Hüllen so unglaublich verbreitet war. Weil ich meine, heute hast du das ja mit irgendwie Schutzhüllen für die iPhones und sonst was halbwegs, aber dann hast du nicht ganze 4 Regale im Mediamarkt, die nur für dieses eine Handy da sind. Das war so breit verbreitet, dass es. So einen Standpunkt hast du, glaube ich, zuletzt gesehen beim Gameboy. Nee, hier ist es, genau. Okay, verschiedene Quellen. Allerdings meinen jetzt hier Leute, wo ist es denn? Scheiße, ich hab grad ein bisschen rumgescrollt. Also, was findet man noch so an Antworten? Okay, einige Leute schreiben gerade so nach dem Motto 119 Euro, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Und andere schreiben, das war so irgendwie. Was? Ah, genau, 300. War das nicht noch ein D-Mark? Ja. Ach, meine ich ja. 119 Mark, was ich nicht glaube. Ja, wo ist es denn hier? 309 bis so circa 400 war so in etwa die Price. Ich glaube, die 100 sind wahrscheinlich mit Vertrag. Das hätte gewesen sein können. Ja, das kann wirklich sein. Allerdings trotzdem so 300-400 Euro, wenn ich mir dann so angucke. Heutige Handys, 300-400 Euro. Ja, da hast du auch die ganzen Dinger. Die Sache, die mich da einfach wirklich, du hast ja denselben emotionalen Wert im schlimmsten Falle. Wirklich im schlimmsten Falle, weil das ist halt, du hast halt einfach, sag ich mal, 300-400 Euro für ein elektronisches Ding auf den Tisch gelegt, von dem du im Kern Semi-Ahnung hast und versuchst dann irgendwie das Programm zu bearbeiten, dass es so funktioniert, wie du möchtest. Ich weiß nicht, ob da wirklich damals dann auch schon bei dem 3310, auch wenn das wahrscheinlich deutlich einfacher war, da jeder jetzt unbedingt irgendwie so Lust drauf hatte. Einfach nur, weil halt dieser Preis so schon als Hemmschwelle halt existierte. Ja, ich glaube, da war ein bisschen das Problem. Zu dem Zeitpunkt, wo das 33 auftauchte, da hast du noch nicht wirklich so sehr das Konzept gehabt, dass du mit einem einfachen Tastendruck, weil du das als normaler Benutzer niemals machen solltest, das komplette Ding ruinieren kannst für immer, dass es unbrauchbar wird für alle. Deswegen, du hast einfach nicht gedacht, dass, oh, das wird scheiße. Es war eher, ich habe gehört, wenn ich diese Nummer eintippe, hört das auf SMS zu zählen. Aber das wird garantiert nicht klappen. Oh, scheiße, das klappt. Fuck, yeah. Genauso wie wie war das, wenn du einen bestimmten Ton spielst? Das ist aber schon, glaube ich, noch älter gewesen, oder? Nee, das war ja im Festnetz in Amerika, dass du einen bestimmten Ton spielst und dann kommst du automatisch in die Vermittlung rein. Und ein paar andere, weil du ja die Geräusche hast, die ja noch die, bevor es überhaupt wirkliche Datenübermittlung über Leitung gab oder sonst ein Scheiß. Aber da kommen wir, glaube ich, in Sachen rein, über die du nichts verstehst, ich nicht verstehe und unsere Redaktion nicht schnell genug tun kann. Stimmt allerdings. So. Aber kommen wir da einfach doch mal, brechen wir einfach ab. Das ist ja was Richtig. Interessantes. Müssen wir erstmal vielleicht beim nächsten Mal irgendwann weiter reden. Ich glaube, ich bin jetzt beim Thema dran. Richtig, ich hatte jetzt Oculus Rift und Spieleentwicklung und VR-Brillen und Porno-Boost. was hast du da noch auf der Backe heute? Also ich habe ein interessantes Thema gehabt, einen Gedanken, den ich einfach los hatte. Ich habe letztens was gelesen über diesen Affen, der den Selfie gemacht hat. Kennst du den, der auch viral geworden ist? What? Nein? Was für ein Affe, der Selfie? So ein Gorilla, der irgendwie seltsam grinst. Das ist entstanden, weil der ein Selfie gemacht hat. Gorilla Selfie, boah, das muss ich jetzt googeln. Das muss ich jetzt parallel. Das Ding, ja, es ist super, es ist witzig, aber die Sache ist, wem gehört die Rechte dazu? Kann ein Affe Urheberrecht haben? Warte, ist das das Bild, wo der selber eins gemacht hat, oder ist es das Bild, wo der Mensch mit drauf ist? Nee, also es ist ein Selfie, bloß, ja, Sekunde, ich guck's gleich, aber es ist halt, weil, wie du dir das bloß dann vorstellen musst. Hat der Affe ein Urheberrecht? Hat der Affe ein Urheberrecht? Boah, ist echt eine gute Frage. Das ist echt eine gute Frage. Wobei, ich würde. Ja, warte mal, jetzt rein rechtlich oder jetzt wie soll ich das sagen? Schon fast emotional argumentierend. Ja, das, was geschickt wurde. Ja, ich weiß, das ist Sache. Er hat kein Recht bekommen, aber das öffnet für, weil Richter haben entschieden, nein, das hat keinen, weil ein Tier kann nicht etwas Künstlerisches darstellen oder dergleichen. Nee, dementsprechend muss auch Wikipedia nicht sichern. Ich hätte jetzt eher argumentiert, dass Richter sowieso schon davon ausgehen, dass wenn Tiere, ich sag mal so, in einem Rechtsstreit, wenn Tiere getötet werden, es eher als Sachbeschädigung behandelt wird, als Mord. Ja, aber dann ist die ganze Sache, hat dann der Besitzer des Tieres das Urheberrecht? Das könntest du so argumentieren auch. Ja, würde ich aber in dem Zusammenhang nein, und die ganze Sache sagen. Also, Punkt ist erstmal, ja, wie auch eben jetzt zugeschrieben wurde von der Reaktion, der hat nicht Recht bekommen, es zählt nicht als Urheberrecht, Tiere haben kein Urheberrecht. Was natürlich, abgesehen von der ganzen Frage, wann hört ein Tier auf und wann fängt ein Mensch an, aber lassen wir das erstmal, bis wir feststellen, dass Delfine eigentlich reden können. Aber die Sache ist, was denn mit anderen Verbrechen das auch gleich wäre? Heißt das, du könntest einen Affen nicht für Diebstahl festmachen, weil der auf die gleiche Weise nicht als Person zählt? Genau das. Ich glaube, ich weiß nicht, es gibt doch irgendein Land. Hier, scheiße, wo war das, wo die Affen immer klauen? War das Indonesien? Ja, aber als was zählt das dann? es ist ja nicht ein Angriff auf Personen. Das heißt, du kannst den Tieren nichts anhaben und falls sie vielleicht sogar unter Naturschutz oder so scheiß stehen, kannst du denen gar nichts machen? Ich glaube nicht. Die können höchstens, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie betäubt. Die werden wahrscheinlich höchstens betäubt oder so. Und dann, ja, hier haben sie ihren Kram wieder. Bitteschön. Herzlichen Dank, dass sie hier Urlaub gemacht haben und bitte verschwinden sie wieder. Ja, das ist doch, weil... Das heißt, ich könnte einen Affen dressieren und ich hätte kein Problem, weil von dem Tier nichts auf mich zurückkommen kann, genau wie das Urheberrecht. Sofern die Person... Weil wenn ich einen Affen trainiere, dass er ein Foto schießt, zählt das nicht das Urheberrecht für mich. Warum sollte dann plötzlich, wenn ich was Schlechtes mache, das drauf treffen? Sofern ich damit wirklich jetzt nicht direkt in Verbindung gebracht werden kann, würde ja auch nichts passieren. Für einen selber. Also ja. Ja, die ganze Sache, das ist... Ich meine, und im ähnlichen Fall ist es auch dieses, was ist, wenn du irgendwie eine Kamera auf Automatik stellen würdest oder so, die durch einen Bewegungsmelder was fotografiert zum Beispiel. Ja, dann ist es der Inhaber der Kamera. Warum? Das könnte das gleiche sein, wie der den Affen dressiert hat. Ja, wobei, wie war das denn? Jetzt muss ich mal kurz deutsches Recht abfragen. Wie ja, okay, deutsches Recht ist das Problem, wenn du auf Grundstück von anderen zielst. Ja, oder wenn du irgendwie war das nicht auch im Fernsehen so, dass wenn du irgendwie Leute eigentlich in der Kamera hast oder so und nicht explizit irgendwie die Erlaubnis, also wenn du wirklich kleinkariert bist, wenn du nicht ja, irgendwie die Erlaubnis jeder Person Erlaubnis haben, es sei denn, es ist eine Gruppe von Leuten. Ja, richtig. Also wenn du so, ich sag mal, wirklich als einzelne Person ein Kamerabild hast, musst du doch, glaube ich, wirklich die Erlaubnis haben, sofern du es veröffentlichen möchtest oder nicht. Ja, ich meine, so war das. Aber jetzt sind wir wieder mal in den Bereich gekommen, dass wir keine Ahnung haben und was scheiße labern. Das ist halt so dieses gefährliches Halbwissen wird diesen Podcast prägen, meine Damen, meine Herren. Das wird wirklich sehr, sehr schlimm werden. Weil das sind so viele Bereiche, die einfach mal abgedeckt werden. Jetzt schon in den laufenden bei mir 26:45. Ja, aber wenn nicht, googelt auf jeden Fall mal den Ape-Selfie. Da habt ihr ein schönes, schönes Grinsen. Der ist so geil, der ist so super. Der ist so super. Ja, der Kerl hat Talent, ich sag dir. Das müssen wir dem die Mona Lisa stellen. Wieder guckt so, hast du eine Banane für mich? Ich finde das super. Ich sehe heute zum ersten Mal. So. Seit wann gibt's dieses Bild? Keine Ahnung, ich habe bloß den Artikel mitbekommen, dass es mit Gerichtsentschluss war, also muss das schon ein bisschen länger sein. Ich glaube, war das nicht der Kerl, der irgendwie in 1 Live auch irgendwann war? Meh. In 1 Live? Echt? Ja, ich glaube, der war da so gefragt worden mit dem Foto, ob er jetzt, Ach nee, ich glaube, bei 1 Live war irgendwie ein Kerl, der gefotobombt wurde von irgendeinem Tier. Oh, Mann. Ach, die Scheiße, ey. Ja, das ist echt geil. Ohne Witz, das finde ich richtig gut, das Bild. Hab gehört, das werde ich erstmal dann, ich weiß nicht. Ja, also das Profilbild, wird ein neuer zukünftiger Avatar. Also aber öffentlich darf ich ja nicht sagen, dass ich das natürlich ich werde es natürlich entsprechend bearbeiten. So, klar, aber ich mach das gleich. Nee, du so darfst das nehmen. Weil es ja kein Urheberrecht ist, kannst du es einfach verwenden. Ich nehme dann einfach, nee, aber ich will ja nicht dann das haben, was alle haben. Ich will dann einen weißen Affen draus machen oder so. Oh, du verdammter Rassist. Bloß weil es ein schwarzer Affe ist, soll er nicht irgendwie seine Rechte haben. Den wurde schon sein Urheberrecht genommen. Willst du ihm noch seine anderen Rechte nehmen, wie schwarz zu sein oder gute Musik pass zu hören? Auf, jetzt warte ich mal kurz auf die Redaktion, was im Hintergrund kommt. Ja. Ach so, okay. Gut. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt es Menschen als Rassist im Hintergrund beschimpft. Also sowohl aus dem Hintergrund als auch von der Zweitstimme. Und nee, Uploader kann Urheberrecht, das wurde ja gerichtlich entschieden, dass keins besteht. Ich habe auf jeden Fall weitergelesen, dass dann andere Quellen wie zum Beispiel Wikipedia sehen, dass das gar kein Urheberrecht mit dem Bild ist und die das verwenden ohne Probleme oder Nachfrage oder so. Okay. Also dass die es als freies cool. Gut für die Allgemeinheit sehen, weil das dann dem öffentlichen Recht gehört. Ja, das ist sehr gut. Das heißt, ich werde ab sofort einfach bei Wikipedia mir entsprechende Bilder für alles Mögliche zusammenklauen. Nein. Das Problem ist, du musst dir jetzt Bilder zusammenklauen lassen von einem Hamster, den du dressiert hast, weil der Hamster nicht klauen kann. Das ist kein Problem. Meine Katze läuft öfter auf dem Tisch rum, dann muss ich ihr einfach immer nur die Maus in den Weg legen. Ich weiß nicht, ich glaube, das wäre für mich nicht die Mühe wert, zu versuchen, irgendwie mit Katzengras und anderen Spielzeugen oder einer Maus, die entsprechend auf Maus getrimmt ist, so die Katze dazu zu bringen, dass sie mir die Bilder klaut, die ich möchte. Ey, ist echt kein Problem. Ich glaube, bessere Chance hättest du mit Kinect und da ein bisschen rumfummeln. Boah, wie geil wäre das denn bitte? So Katzen mit Kinect zum Clown animieren. Ja, egal, was sie macht, sie klickt bloß, was sie runterladen möchte. Warte mal, wie wäre es eigentlich, wenn du mit einem Laserpointer dann auf Sachen drauf gehst, weißt du? Ja, es macht die Katze, nicht ich. Es ist nicht meine Schuld. Ich gehe hierauf zu, ich werde dir nichts antun, aber ich trete bloß jede Weile nach vorne. Das ist nicht meine Schuld, wenn du getreten wirst. Oh Gott, ey, ich liebe es. Ja, für mich immer noch Angriff, aber ich liebe es. Das ist super. Danke für dieses Bild. Ja. Aber ich glaube, wir hätten ja eigentlich noch Zeit für ein Thema von dir und dann würden wir Schluss machen. Das ist wirklich gut. Ich will nämlich eigentlich jetzt so eine meiner gern geliebten Kategorien jetzt hier schon mal im ersten Podcast einführen. Pornos hast du doch schon. Oh ja, Pornos auch. Pornos sind immer gut. Aber es soll ja, wie soll ich das sagen? Ich wollte ein bisschen so über den Podcast selber nochmal reden. Was wir hier nämlich eigentlich machen. Also ich habe am Anfang ja schon gesagt, so, das soll ja kein festes Thema haben, wie ihr jetzt schon gemerkt habt. Teilweise von Hü auf Hot. es ist halt wirklich ein laufendes Gespräch. Ich finde das auch sehr gut so. Persönlich, wenn halt das Gespräch von jetzt auf gleich kommt und eigentlich nur so ein übergeleitetes Thema mal so hatte am Anfang des Gesprächs. Oder halt, wenn man wirklich sagt, so hier Cut und so weiter. Es werden wohl, ich weiß nicht, wie häufig wir das jetzt machen. Also das wird jetzt zunächst einmal erstmal was unregelmäßiger kommen, bis sich das wahrscheinlich so ein bisschen eingegroovt hat. Wahrscheinlich je nachdem auch nach Themenlage. Weil ich sag mal, wir können das jetzt ja auch nicht täglich durchziehen. Ja, aber ich glaube, wir werden es einfach versuchen, so häufig, wie wir es hinkriegen. Und mit jedem, den aus dem Freundeskreis oder sonst wo, den wir schaffen, da hinzuprügeln. Na, es hat ja nichts mit Hinprügeln zu tun. Es ist so, wer Bock hat, macht halt mit. Ich sag mal, wir beide sind ja in der Regel dann immer da. Ich sag mal, im allerschlimmsten Notfall macht man dann auch einfach mal einen Single-Podcast, der dann vielleicht ein bisschen, wir müssen dann erstmal ein bisschen selber dann vielleicht auch für uns mal was machen. Wenn der eine halt nicht kann, kann der andere halt, sag ich mal, im allerschlimmsten Notfall halt alleine was machen. Was ich aber auf jeden Fall schon mal mit einbauen möchte, ist, da wir ja wirklich alles Mögliche abdichten wollen, wir wollen halt Halbwissen unter die Leute bringen, wir wollen halt so das, sag ich mal, alltägliche Geschehen irgendwie mal halbwegs kommentieren oder was halt in allen möglichen Lebensbereichen halt abgeht, zumindestens mal erwähnen, falls man es ja nicht so aus traditionellen Medien nicht schon gehört hat. Und da wir ja alle selber, sag ich mal, wenn ich das mal so allgemein mal beschreiben müsste, nerdig angehaucht sind, auch diese Themen ansprechen. Deswegen, Redaktion, Christian, jetzt mal sehr allgemein gehalten, worauf freut ihr euch 2016 am meisten? Stand okay. 15.01.2016. Was euch spontan erstmal in den Kopf kommt. Okay. Die Sache ist, das, worauf ich mich vorher am meisten gefreut hatte, Star Wars, ist schon erledigt. Ach so, der Film jetzt nur. Ja, Star Wars, der neue, wo das dann gut wird, ist erledigt und da wird ja dieses Jahr kein neuer leider rauskommen. Okay. Deswegen, das, worauf ich so am größten war, ist, glaube ich, wirklich das Einzige, worauf ich am richtig heiß am Warten bin, No Man's Sky. Wenn das verdammt nochmal endlich rauskommt. Wenn das jetzt dann 2016 rauskommen sollte. Okay, gut. Das soll ja 2016 rauskommen, weil das sieht so... Ich habe dann jetzt auch aus der Redaktion Zitat Virtual Reality. Gut. finde ich schon mal sehr gut. Mein Punkt ist, Virtual Reality, selbst wenn es groß wird dieses Jahr, ich bin nicht in der Position, mir irgendwas davon zu leisten oder zu holen. Nee, richtig. Das ist im Moment echt so. Also wenn die Pornoindustrie da nicht irgendwie zwischenspringt. Dieses Jahr wird's nein. Nächstes Jahr, wer weiß, alles steht in den Sternen. Aber dieses Jahr nach den Preisen, was man gehört hat, wie viel soll nochmal die Oculus Rift kosten? Ich glaube, die sollte 600 kosten. Oder 400? Ja, das ist ein hartes Nein. 400, nein, 600? Nein. Zumindestens mehr als 300 Euro. So viel kann ich schon mal nochmal aus dem Kopf sagen. Nein, okay, ich freue mich echt. Ich bin ja jetzt nicht leidenschaftlich, aber ich spiele ja sehr, sehr gerne Videospiele, wie wir alle, ja. Deswegen ist es bei mir echt so dieses, ich freue mich dieses Jahr auf erstmal so in der Richtung so gut wie gar nichts. Oh. Weil 2015 ein extrem gutes Jahr war. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig, aber 2015 war für mich echt ein sehr, sehr gutes Jahr. Und in dem Zusammenhang, also No Man's Sky geht dir am Arsch vorbei? Nee, es geht mir nicht am Arsch vorbei, aber ich freue mich da im Moment jetzt Stand heute noch nicht so drauf, weil ich weiß noch nicht A, wann es rauskommt und B, wie es wirklich nachher sein wird. Meine Befürchtung ist bloß, bitte, bitte lass meinen Rechner das tragen können. Das ist das soll ja alles open unwahrscheinlich sein und keine Ladezeit, das ist relativ unwahrscheinlich. Ja, also meine PC-Bewertung letztens war, glaube ich, 5,5 oder so. Nicht mehr so hoch. Nee, gut. Wie gesagt, ich hab im Moment, deswegen fragte ich ja euch, weil ich habe da leider nichts zu der Kategorie, aber ich werde was suchen, was sich auf jeden Fall dann monatlich zumindest finden lässt. Die nächsten Erscheinungstermine übrigens für Videospiele, die rauskommen. Final Fantasy Explorers am 26.01. Shadow of the Beast am 27.01. Rise of the Tomb Raider. Darauf freue ich mich zum Beispiel im Januar am meisten gerade. Am 28.01. für den PC ist schon für Xbox One erschienen. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor dem Spiel. Weil einfach das letzte war das erste seit langer, langer Zeit, was ich angespielt habe. Ja. Weil also das 2013er Reboot. Weil Lara Croft war einfach das Problem, sie war ein Mary Sue. Sie kann einfach alles. Sie kann schießen, sie kann klettern, sie ist unglaublich schlau, sie ist ein echter Logan, sie hat dicke Titten. Sie hat keinen Fehler, sie hat keinen Grit. Es ist einfach bloß langweilig, ihr zu folgen. Baby Lara, oh, sie ist klein, oh, sie muss sich wunden, irgendwie ein Rohr aus der Seite ziehen und ihr geht's schlecht und so. Ein paar lächerliche Momente sind in dem Spiel noch gegeben, aber es war so dieses, oh, ja. Du kannst mit dir mitfühlen. Aber jetzt ist das Problem, jetzt ist sie selber schuld, dass sie dabei ist. Das ist so wie die Fortsetzung von einem Horrorfilm, wenn die das Haus wieder zurückgeht. Wenn du das da zurückgehst, bist du selber schuld. Dann lache ich bloß darüber, über die Scheiße, die du machst. Das ist richtig. Das ist wirklich, da kann ich nichts gegen sagen, selbst wenn ich wollen würde. Wenn du dich selber in Scheißsituation bringst, guck, wie du rauskommst. Oder wenn man dich in. Ja, oder selbst wenn man dich in Scheißsituation bringt, so du bist halt in der, so bring dich raus. Und wenn du da keinen Bock drauf hast, dann stirb. Wie es halt in Videospielen so ist. Wie es halt so ist. Ja. Gut. Sekunde, ich danke. Ich glaube, abschließend würde ich noch einen kleinen Punkt bringen. Oh, ich suche gerade meine Notizen durch für ein Segment, was wir vielleicht mit, sobald wir ein paar mehr Leute haben, ein bisschen weitertragen würden. Die Blitzrunde. Oh, richtig. Bei der Blitzrunde geht es darum, dass zwei Sachen werden vorgegeben und eines davon musst du wählen. Entweder ist es etwas, was du lieber haben würdest oder etwas, was sonst aus der Geschichte gestrichen wird, wenn es ein Ereignis oder so etwas wäre. Eins davon muss bleiben, musst du haben, das ist das eine, was du auswählst. Und du hast kein Recht, du darfst nicht dazu argumentieren, nichts dazu sagen. Wir haben keine richtig, Nachfragen erlaubt, wohlgemerkt. Ja, nichts. Du aber also von Fragensteller selber, so nach dem Motto, warum du Sachen gewählt hast. Es wird nicht diskutiert, es wird einfach nur erwähnt. Und es wird auch nicht, also wenn die Blitzrunde dann vorbei ist, wird auch nicht im Nachhinein darüber diskutiert. Ja, das ist das Schlimme, weil es ist kein Problem, einen Standpunkt zu machen, etwas zu erwähnen. Aber dann sagst du, ja, natürlich wollte ich zwischen Hitler und Stalin, dass Hitler existiert, weil er nicht verlieren würde. Aber nein, nein, aus, nein, du darfst nichts dazu sagen und das macht dich dann halt vielleicht zu einem Monster. Und ihr seid doch gerne dazu eingeladen in den Kommentaren. Es gibt Kommentare, oder? Ja, also eingeladen, in den Kommentaren zuzuschreiben, ja, was für Arschlöcher wir sind und wie falsch wir liegen. Weil es ist das Internet, es ist nicht, als ob wir euch aufhalten könnten oder wollen würden. Ja, mir ist das persönlich auch noch ziemlich egal, weil, ja, es ist mir eigentlich ziemlich egal. Fertig, aus, Ende. Das kommt dann vielleicht so mit den ersten Hasskommentaren. Dann so, oh Gott, er hat mich beleidigt. Warum? Es tut mir so weh, der Seele ihm zuzuhören. Beziehungsweise seinen Kommentar zu lesen. Es tut mir so weh. So, dann kommen wir zu der Frage. Diesmal ist es noch eine harmlose. Ach so, du willst jetzt schon eine. Okay, okay. Ja, ich mache eine für jetzt. Okay, gut. Zucker also oder Salz? Zucker oder, warte, hä? Warte mal, okay, du musst ein bisschen definieren. Was soll das weg? Also, was soll weg? Nein, was soll bleiben? Was? Eins kannst du nur in deinem Leben haben. Ach so. Zucker oder Salz. Und dann für die erste Regel gebrochen, dass Zucker? Ja. Ich habe für Salz. Weil Zucker geil ist. Nein, nein, nein, nein, nein. Zu weit, du da. Keine Erklärung, kein nix. Ja, weil Zucker geil ist, geilste Erklärung aller Zeiten. Hey, es ist eine Erklärung. Das sind die Punkte. Das heißt, unser heutiger Punktestand ist Sven minus 10, Christian auf 0. Vielen Dank fürs Zuhören und... Fuck you. Ciao. Ja, ich rede ein bisschen weiter. Nein, da ist nett. Mir ist das egal. Wie gesagt, danke fürs Zuhören. Pilotfolge Nummer 2, direkt nach dem Weihnachtsbetrinken. Oh Gott. Das darfst du gar nicht hochladen. Danke fürs Einschalten. Bis dann. Tschüss. Ciao.